rechne nicht ab mit dir, denn ich bin schlecht in Mathe. Keiner von euch kann sich denken, was ich gerade durchmache. Ich hab die Phase des Erlebnisses im Weed-Rausch, obwohl ich eigentlich im Moment kein Weed rauch. Ich brauch die Durchblutung in mir, wie ein hungriges Tier hab ich Hunger nach mehr. Input, ich guck aus dem Fenster, die Nachbarn schreien, er macht auf Gangster. Das Leben ist das schlechteste Spiel, das jemals entwickelt wurde. Gott hat zu viel Leben erschaffen, lieben und hassen. Warum hast du die Menschen freiwillig spielen lassen? Mir egal, ob mein Leben sich verändert. Ich weiß nur eins, ich guck auf den Kalender. 8. Dezember, ich werde älter, doch ich werde mich für euch nicht verändern. Redet nur weiter, Rap pusht mich auf. Ich bin das, was ihr braucht und ich höre auch nicht auf. Egal wie viel Hater ich hab, denn es zählt, wer von euch zu Tricky M steht. Redet nur weiter, Rap pusht mich auf. Ich bin das, was ihr braucht und ich höre auch nicht auf. Egal wie viel Hater ich hab, denn es zählt, wer von euch zu Tricky M steht. Ich scheiß auf Kritik, denn ich kritisiere mich selbst. Auch wenn du mir Plattenfirmen vor die Fresse hältst, du willst mein Leben ficken, da frag ich dich, hast du nichts Besseres zu tun als diesen Shit? Ich bin einzig allein, die große Bewunderung. Auch wenn du meinst, ich wäre eine Beleidigung. Interessant, doch irrelevant, nenn mich arrogant, doch ich hab Verstand, ihr habt leicht reden. Und wenn ich wollte, könnte ich mich lyrisch mit dir anlegen. Toll, hör, fachlich gesehen leiste ich gute Arbeit. Spastisch gesehen scheiße ich auf den Neid. Egal ob zu zweit, zu dritt oder zu viert, ich komm alleine, weil ich Eier hab. Und ihr hässliche Jungs werden hässlich gebumst. Wenn ich hässlich wäre, würdet ihr sagen, du gehörst zu mir. Redet nur weiter, Rap pusht mich auf. Ich bin das, was ihr braucht und ich höre auch nicht auf. Egal wie viel Hater ich hab, denn es zählt, wer von euch zu Tricky M steht. Redet nur weiter, Rap pusht mich auf. Ich bin das, was ihr braucht und ich höre auch nicht auf. Egal wie viel Hater ich hab, denn es zählt, wer von euch zu Tricky M steht. Beef ist für mich Kindergarten und du bist im Schülerhort, denn ich kam sogar in Frage für den Newcomer Award. Macht euch gefasst, denn ich bin so weit, dass Tricky M seine Alben gegen Geld verteilt. Und dann mal gucken, ob ich Geld für euch wert bin. Schließlich verdiente ich nichts mit dem Schwachsinn. Ich bin die Stimme, in deinem Kopf hörst du sie. Mach die Augen zu und du siehst, wie ich vor dir stehe. Ich bin wie Gleitgel, mit mir läuft es besser. Deswegen denken sich die meisten, ich pushe Rapper. Doch die meisten sind undankbar. Angeblich hätten die mich hochgebracht. Ja, heißt leck mich am Arsch. Und jetzt weißt du, warum ich gerne zeig, was ich sag. Du willst ein Feature, gerne mein Freund, aber sag nicht am Ende, du hättest es bereut. Redet nur weiter, Rap pusht mich auf. Ich bin das, was ihr braucht und ich höre und ich auf. Egal wie viel Hater ich hab, denn es zählt, wer von euch zu Tricky M steht. Redet nur weiter, Rap pusht mich auf. Ich bin das, was ihr braucht und ich höre und ich auf. Egal wie viel Hater ich hab, denn es zählt, wer von euch zu Tricky M steht.